Hallo und herzlich willkommen zur One Piece Manga Kapitelbesprechung. Diesmal Kapitel 863. Mit dabei ist natürlich wie immer der Max. Moin, moin. Und lass uns mal direkt anfangen mit dem Offensichtlichen. Es gibt keine Coverpage. Nee, leider nicht. Ich wollte aber kurz noch erwähnen, für alle, die sich wundern, letzte Woche gab es keine Kapitelbesprechung, weil wir leider, oder beziehungsweise ich durch Urlaub über Ostern verhindert war. Genau. Aber ab jetzt, so für die nächste Zeit, ist eigentlich nichts absehbar, wo es nicht klappen sollte. Das ist schön. Ja. Keine Coverpage, sondern die Ankündigung, dass das Popularitätsvoting, das sechste, glaube ich, jetzt startet. Oder das siebte? Ich bin mir nicht ganz Nee, sicher. das sechste steht da an der Seite. Ja, keine Ahnung. Ja, stimmt, hast recht, hast recht. Ich weiß gar nicht, ob man da als deutscher Fan irgendwie dran teilnehmen kann. Ich wüsste jetzt spontan nicht wie. Wollte ich auch gerade sagen, ich wüsste auch gar nicht, wo du das Ja, oder auch wie das Voting dafür abläuft. abstimmst. Ja. Weil bei dem bisherigen, da hast du ja immer so Zahlen, da habe ich oft das Gefühl, dass du nur einen Charakter auswählen kannst. Das wäre sicherlich schwierig, auch wenn ich glaube, ich aktuell mein MVP relativ klar wäre, aber da kommen wir gleich noch zu. Könnten tatsächlich einfach nur so aus Fun außerhalb der Aufnahme jeder gucken, wie viel wir davon benennen können, von denen, die da zu sehen. Wer dann gewinnt, wer dann am meisten hat, der ist Piratenkönig. Genau, der gewinnt einen fantastischen Preis. Alles, was wir besitzen. Ich habe doch letztens schon meinen gesamten Besitz mit dir verwettet. Naja. Dann kriege ich halt noch das von deinen zukünftigen Kindern, falls du noch welche haben Was? solltest. Die gehören auch gleich mir. Oh, Mist. Alles mir. Was ist denn im Kapitel passiert? Ja, wir erfahren, wie es dazu kam, dass so viele Ruffys aus der Torte geploppt sind. Und zwar hatte Ruffy damals vorgeschlagen, lass uns doch Tiere aus dem Wald einfangen und Brûlé erzeugt dann oder projiziert das Bild von Ruffy auf diese Tiere. Ja, und das haben sie dann auch gemacht. Und dann sind sie mit einem Spiegel, der vorher in dem Kuchen platziert worden ist, alle aus der Spiegelwelt da rein und aus dem Korken, aus der Torte rausgesprungen. Ja, was ich mich da gefragt habe, ist, wie funktioniert die Spiegelfrucht eigentlich? Also so ganz ergibt das jetzt für mich noch keinen Sinn, weil als wir das erste Mal gesehen haben, als Ruffy gegen sein Spiegelbild gekämpft hat, war das wirklich eine 1:1 Kopie und die konnte auch halt Ruffys Moves imitieren. Aber was man jetzt so im Hintergrund im Kapitel gesehen hat, war meistens, dass die Spiegelbilder eher so wie so Tiere agiert haben. Noch wie die Tiere, die sie sind, ne? Genau. Da würde ich mir gerne noch ein bisschen mehr Erklärung wünschen, wie jetzt oder wie sie auch Brûlé dazu gezwungen haben. Haben sie die gefoltert? Also, das wurde mir irgendwie nicht so ganz Weiß ich klar. auch nicht. Aber wer war denn Ruffys Spiegelbild? War Brûlé das auch auf irgendjemanden projiziert? Das ist die Frage, das weiß man, glaube ich, nicht. Weiß es auch gerade nicht mehr, wie das aufgelöst wurde. Nee, einheitlich wurde das auf jeden Fall nicht geklärt, nee. Am Ende war es Brûlé ja selbst. Da hat sie Nami von hinten ja umarmt und hat sich dann zurückverwandelt. Aber ob es vorher Brûlé selbst war, weiß ich nicht. Und wieso sie seine Moves 1:1 kopieren konnte, ja, sicherlich interessant. Aber was ich da erstmal am Anfang direkt hervorheben will, es ist Ruffys Plan. Ja, Das das hat mich auch super gewundert. Das ist ja klug. Das kann ist das gar echt nicht. klug. Also. Und wir haben sogar gesehen, dass es funktioniert. Also die Doppelgänger haben ja schon genug Verwirrung gestiftet. Alles, was er erreichen wollte, hat er damit erreicht. Ja. In jedem Fall, also. Was ich ganz lustig fand, ist, dass dieser Morgans nicht Morgans. schockiert ist, sondern eher, oh, cool, das sind ja hervorragende Neuigkeiten. Da kann ich ja sofort drüber berichten. Ja, das ist irgendwie ein bisschen sensationsgeil, Ja, oder? der wittert da schon die nächste Schlagzeile. Auf jeden Fall ganz geil gemacht. Der Rückblick mit den Köchen und Capone, ja, der scheint es halt so akzeptiert zu haben. Was ich noch ganz cool fand, letztes Mal hat Nami ja gesagt, dass er Ruffy noch schlafen lassen soll, weil er die ganze Zeit durch den Wald gerannt ist. habe ich mir schon gedacht, ja, okay, das ist aber schon ein bisschen her, aber jetzt macht das Ganze ja Sinn, weil er hat im Wald ja noch die ganzen Tiere eingesammelt. Also gerade vor 2 Stunden oder so. Deswegen hat er wahrscheinlich etwas länger geschlafen. Stimmt. Ja, Big Moms erstes Interesse, nachdem der Kuchen zu Bruch geht, sie will einen neuen haben. Und als das logischerweise nicht funktioniert, so auf Anhieb, werden halt dann die Köche mal kurzerhand ihrer Seele beraubt. Ich glaube, Droysen, der Chefkoch, ist, glaube ich, nicht davon betroffen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nee. Okay, stimmt, weil er anscheinend nicht so Angst hat wie seine Untergebenen. Das ist der Trick, wenn du Angst vor dem Tod hast oder vor Genau. Big Mom, dann kann sie da deine Seele rausholen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann sie das nicht. Ja, genau. Und da ist Also auch wieder Morgans, als er die Attacke sieht. Oh, das ist der Soul Pocus, heißt es hier irgendwie. Das ist ja ein Knüller! Finde ich echt interessant, dass er da so gut drüber Bescheid weiß. Also er ist ja quasi derjenige, der uns die Fähigkeit noch etwas genauer erklärt. Das mit dieser Angst haben wir ja im Prinzip schon vorher gewusst. Das wurde ja im Zusammenhang mit Muscat, dem, ich glaube, 16. Sohn, dem Big Mom sein Leben geraubt hat, schon mal kurz erwähnt, dass er keine Angst haben soll. Aber das tatsächlich umzusetzen, das ist wohl wenigen vorbehalten. Ich glaube aber tatsächlich, dass Streusen halt einfach abgehauen ist. Und dadurch nicht, also ich glaube, die drei, die dann ihrer Seele beraubt wurden, waren so eher die zweite Garde der Köche. Sind die jetzt tot? Hat sie die komplette Lebensspanne von denen damit genommen oder haben die jetzt, was weiß ich, 10 Jahre verloren oder? Ist nicht einwandfrei geklärt, würde ich sagen. Ich denke aber, sie sind tot. Das ist jetzt bei so einem Nebencharakter ja, glaube ich, nicht so der Big Deal, den Big Mom da gemacht hat. Beim Muscat allerdings, der scheint ja wirklich tot zu sein. Ja, den hat man ja seitdem nicht mehr gesehen. Eiskalt. Ja, eiskalt, kann man echt so sagen. Wir sehen dann noch als kleiner Rückblick die Vorbereitung in der Spiegelwelt, wie die ganzen Tiere entlassen werden und wie die anderen dann durch den Spiegel folgen. Auch eine ganz nette Szene dann noch, als Caesar zurückgelassen wird und ich weiß gar nicht, was Nami auf Deutsch sagt, aber im Englischen sagt sie, glaube ich, Human Scum oder so. Also. Menschlicher Abschaum, ja. Okay. Den Rest überlassen wir dir, du menschlicher Abschaum. Ja, ist auch nicht besonders nett. Nee. Finde ich aber, also mir gefällt dieses Team Nami, Carrot Chopper sehr gut. Ich bin mal gespannt, was die noch machen. Sie haben ja absichtlich geplant, etwas länger zurückzubleiben. Und da Sanji da scheint den ja. Rücken zu decken. Genau. Irgendwie mit. Ja, Sanji sehen wir generell nur sehr kurz in dem Kapitel. Wir sehen ihn nur kurz, wie er mit vermutlich Skywalk von der Torte runterspringt und Pudding in Sicherheit bringen will. Aber mehr haben wir nicht. Ich fand aber, mit diesem Panel hat sich relativ deutlich gezeigt, dass Caesar vor Nakama auf jeden Fall gestorben ist. Also ich sehe nicht, dass jemand der Strohbande. Also ich habe Caesar noch nie in der Bande gesehen, Ich aber auch nicht. es gibt halt die Leute, die das versuchen irgendwie durchzubringen, aber spätestens bei menschlicher Abschaum ist dann und dann der Nachfolger von Carrot, ist er wirklich so ein schlechter Mensch und die sagen, ja, er ist der Schlimmste von allen. Das wird nichts mehr, Leute. Also ich habe das Gefühl, dass bei jeder neue Charakter, der eingeführt wird, schreit das Reddit, aha, der wird doch ein Nakama, das sehe ich doch. Ja, okay, Also. aber ich meine, Caesar ist ja auch eigentlich ganz. Gastino, Entschuldigung, Gastino ist ganz cool. Wer ist Caesar? Ich meine, er hat eine coole Kraft. Er ist jetzt auch nicht besonders schwach. Also, natürlich, Ruffy hat ihn dann relativ easy noch besiegt mit Gear 3, aber ja, es hätte auch. Er hat ihn ja auch vorher zweimal in die Enge getrieben mit seiner Kraft, die ja schon relativ fies sein kann. Aber Caesar von Nakama ist jetzt endgültig tot. Sich dann eigentlich die witzigste Szene im ganzen Dingens, im Kapitel finden, kommt jetzt. Big Mom fragt sich beim Anblick der ganzen Waffe, wer ist denn jetzt der Echte? Und selbst Capone steht da am Mann. Also, Hätte ich ja nicht mit gerechnet. Guter Plan. So. Und dann schreit Ja. halt Ruffy, ich bin der Echte. Und Ja. Capone guckt halt, oh, was? Der macht das Ja, Ähnelface. richtig. Das war schon richtig, richtig gut. Ja, vor allen Dingen auch Ruffy mit Mund voll, noch Kuchen drin. Und dann konfrontiert er ihn. Ja, er versucht aufs Porträt loszugehen. Also fand ich auch sehr witzig, die Szene von den Capones Reaktion. Echt absolut Gold wert. Ja, Ruffy versucht aufs Porträt loszugehen, wird aber von Katakuri aufgehalten. Wie wir später erfahren, die Moshi Moshi no Mi gegessen hat. Was ist jetzt Moshi Moshi no Mi? Also es wurde im englischen Kapitel irgendwie so sticky, Ich glaube Reiskuchen. sirupartig, irgendwie sowas. Ich glaube Reiskuchen ist es. Also da bin ich jetzt auch nicht so in der japanischen Küche beheimatet, aber ich glaube, das ist so eine Wirklich harte zu Reiskuchen? Ja, so ein harter, klebriger Reis, der dann zu so einem Kuchen zusammengepresst wird. Wow. Also da hat man Katakuri, einen richtig badass-designten Charakter, und dann kriegt er eine Logia Reisfrucht? Ernsthaft? Naja, es ist ja wahrscheinlich eher diese Flüssigkeit, die dann dazwischen hängt. Aber man hätte ihm auch. Ich fände es cooler, hätte er ja keine Teufelsfrucht oder zumindest irgendeine, die cooler ist als so eine Reiskuchensoße. Oder was ist das jetzt? Ja, es passt natürlich sehr gut ins Setting. Ich gebe dir aber auch recht, so besonders cool ist die nicht. Also es ist im Prinzip, könntest, so wie die bisherige Anwendung so gezeigt wurde, könnte es auch die, ich sag mal, die Kleberfrucht sein. Aber gut, es ist halt jetzt die Reiskuchenfrucht. Naja, gut. Auf jeden Fall hat sie eine ähnliche Schwäche wie Crocodile. Sobald sie mit Wasser in Berührung kommt, funktioniert sie nicht mehr oder kann man sich zumindest aus diesem klebrigen Zeug wieder befreien. Ja. Was Jinbei dann auch macht, der schleudert so einen großen Wassertropfen Genau, Tee. auf Ruffy, wo er gefangen ist, und dann kommt Ruffy auch wieder frei. Ja, das ging unerwartet einfach, finde ich. Ist auch so eigentlich der Hauptkritikpunkt an dem Kapitel, finde ich. Also wir sehen am Ende, da kommen wir gleich natürlich noch zu, wie das Bild zerstört wird, aber was macht Smoothie eigentlich und was macht der Rest von denen? Stehen die nur dumm rum? Also, Ah, wahrscheinlich geht das so schnell, dass die gar nicht das so realisieren können und ja, aber ich Katakuri, der meine, es gesehen hat. genau, Katakuri, wichtig, immer jetzt zu erwähnen. Scheint wahrscheinlich jetzt so eine neue Ebene in One Piece immer zu werden. Er hat es natürlich gesehen, was passiert. Er sagt auch, 2 Seiten bevor Jinbe seine Frucht erläutert, sagt er, hör auf, mich zu analysieren, was ich ganz cool finde. Ja, aber ich meine, er kann, sobald sich was ändert in der Zukunft, kann er ja nicht mehr wissen, was die Zukunft ist. Das haben wir das letzte Mal im Prinzip so erklärt bekommen oder so gezeigt. Aber ich finde trotzdem, also dieses Foto hätte man schon irgendwie etwas vehementer verteidigen können, finde ich. Ich weiß nicht, ich war es ist total lustig, was am Ende passiert, aber irgendwie, Also die Frucht. Spontan hört sich das echt so an, als ob Nami generell in diesem Arc der harte Counter gegen so ziemlich alles ist. Stimmt. Ich habe sie ja auch noch eine ganz, ganz wichtige Rolle ihr zubemessen, wenn es darum geht, irgendwie Prometheus unter Kontrolle zu bekommen. Hat mit Cracker schon mit ihrer Flüssigkeit Wunder gewirkt. Sie kann mit Katakuri vermutlich jetzt einiges seiner, ja, ich sag jetzt mal, Klebrigkeit irgendwie in irgendeiner Form verringern. Was ich sehr geil finde, das ist nur ein ganz kleines Bild. Als Ruffy von Katakuri gefangen wird, will ja Petro ihm sofort helfen und will ihn direkt unterstützen und dann sagt ja Jimbe ganz kurz, erwarte und beschmeißt ihn dann mit dem Tee und kommt dadurch frei. Auch ganz, noch ein kleines nettes Detail auf jeden Fall. Big Mom fragt sich ja erst, wie sie von dem Bild wissen können. Und dann sagt, nimmt Jimbe halt, ja, ich sage Capone einfach aus der Schusslinie und sagt, ja, das war ich. Haben wir auch gleich die Unterhaltung von Big Mom und Jimbei, in der er erläutert, dass er jetzt austreten will, um den Strohhutpiraten beizutreten, was Ruffy natürlich freut. Und er sagt dann, ja, ich mache hier auch deine komische, also ich Stay or Live-Prozedur mit. Bring it. Ja. Sagt Big Mama, okay, stay or live. Wäre natürlich eiskalt, live. Und ja, Big Mom will seine Seele haben, was aber nicht funktioniert, da er keine Angst vor ihr hat. Ja, richtig. Echt sehr interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass es so funktioniert. Also, wie gesagt, bei Muscat haben wir schon erfahren, dass Angst ein notwendiger Faktor ist, aber dass er komplett dagegen immun zu sein scheint, nur weil er, Zitat, ich zitiere jetzt mal das Deutsche, niemals wird sich ein Mann, der beabsichtigt, Teil der Crew des zukünftigen Piratenkönigs zu werden, vor einem bloßen Yonko ducken. Das ist schon ziemlich badass. Also, ja, das war schon richtig geil. Ich habe das in den Spoilern, wurde das auch schon relativ genau zitiert, da hatte ich echt ein bisschen Gänsehaut. Also die letzte Seite von diesem Kapitel ist, weiß ich nicht, also so ziemlich das Krasseste, was ich bei One Piece gesehen habe. Also da von rechts nach links, Gänsehaut, Stolz, Verwirrung und absolutes Gag-Potenzial. Ja. Da ist alles in dieser Seite drin. Also das ist echt so geil. Denn wie es auf den letzten Bildern aussieht, zerstört natürlich Ruffy, das ist natürlich Ruffy, also da sehe ich keine Verkleidung, das muss der echte Ruffy sein. Das ist der Luftballon Ruffy. Der mit einem Hammer das Bild zerstört und dabei Juhuhu sagt. Das Geile ist, vielleicht noch zu, da will ich gleich noch ganz, ganz viel zu sagen, aber zu Jimbei mal noch, der dann einfach wirklich eiskalt eine Sake-Schale rausholt. Mitten im Kampf, also irgendwie stellt er da so eine Sake-Schale hin. Also er ist der, immer noch der Ehrenmann. Also er hat zwar das letzte Mal den Rückzieher gemacht, aber jetzt quasi dadurch, dass er doch auf Big Moms Strafe eingegangen ist, seine Ehre wiederhergestellt. Und was ich mich gefragt habe, ist Jimbei jetzt Teil der Crew? Ja, oder? Also er hat gesagt, und Ruffy hat ihm das ja auch angeboten, und von daher würde ich sagen, da steht nichts mehr im Wege. Nee, ich habe schon so das Gefühl, er ist jetzt dabei, weil die einzige Bedingung, nicht beizutreten, war ja, dass er noch Business zu erledigen hat, und mit dem Absetzen der Sake-Schale hat er dieses Business ja erfüllt. Ja. Und dieses Juhu von Ruffy ist für mich eigentlich ein Zeichen dafür, dass Jimbei jetzt offizielles Mitglied der Strohhutbande ist. Offiziell halt noch nicht, er muss halt noch den anderen Mitgliedern werden. Übrigens, Jimbei kommt jetzt immer mit uns mit, aber ich sehe es eigentlich aus wie du. Für mich ist er jetzt eigentlich schon Teil. War ja eigentlich aber auch schon ein bisschen vorher, muss ich sagen. Ja, vor allem im Herzen, wir sind ja beide, glaube ich, relativ große Jimbei-Fanboys. Aber ernsthaft, wie kann man Jimbei nach diesem Panel nicht mögen? Yes. Also diese Rede, das ist schon im Arlong Park, ist es, glaube ich, von Nami eine ähnliche Rede. Aber bei Jimbei ist es nochmal im Angesicht eines Yonko nochmal eine ganz andere, während er gerade den Angriff eines über 1 Milliarden Berry schweren Commanders abgewehrt hat, setzt er sich da einfach hin und packt die Sake-Schale aus. Das ist schon krass. Und Big Mom scheint das zu akzeptieren und sagt, ja, gut, du bist jetzt ausgetreten, du bist jetzt mein Feind, und greift ihn mit Prometheus an. Nee, ja. Zeus. Doch, Prometheus. Die Sonne ist Prometheus, der Wolke Zeus. Müssen wir mal gucken, was jetzt so passiert wohl. Nächste Woche gibt es leider kein Kapitel. Nee, leider nicht. In Golden Week. Die Reaktion gesehen. Mhm. Dem der echte Ruffy das Bild zerstört an. Da sieht das so geil aus. Wo hat er denn, was ist das überhaupt, was er da über dem Kopf hat? Ist das ein Ballon oder ein Tuch oder wo hat er das her? Die ersten beiden Bilder, ohne Scheiß. Also ich habe ja leider die Spoiler gelesen. Ich versuche es immer zu vermeiden, aber irgendwie komme ich nicht drum rum. Und da stand ja schon drin, dass es Brook ist. Ich stelle mir gerade vor, ich hätte es ohne die Spoiler gelesen. Ich hätte wirklich kurz nachgedacht, hä? Was ist das denn jetzt? Aber du siehst ja daran, dass er Johoho sagt, Genau. Und an den Fingern siehst du es ja auch, klar. Aber so oben in dem Panel, das ist wirklich, als ich das gesehen habe, ich wusste nicht, ob ich lachen, mich freuen oder weinen sollte, weil es einfach so gut war. Also, ja, ihr guckt um die Ecke, keiner bewacht das Foto, ja. Woher hat Brooke eigentlich den Hammer? Ich zerstöre jetzt einfach das Bild. Und sagt dabei Johoho. Und das Witzige finde ich, was Oda da auch wieder absolut Comedy-Potenzial. Er schreibt oben links in die Ecke, Who is this Ruffy? Ja, stimmt. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Mehr könnte das wohl sein. Ja. Wie hat dir das Kapitel denn insgesamt gefallen? Ich fand es echt richtig, richtig gut. Mir das Ja. sehr gut gefallen. Ja. Ich schließe mich da an. Wir haben ja in unserem Heimatforum bei Rocket Beans, habe ich auch so ein Voting erstellt und da waren, glaube ich, als ich das letzte Mal drauf geguckt habe, ungefähr 80% der Leute, die gesagt haben, es hat sehr gut gefallen und der Rest war gut, also keiner geht so schlecht oder so. Wie gesagt, die letzte Seite ist emotional das krasseste Panel, woran ich mich jetzt spontan erinnern kann. Also da ist wirklich alles dabei. Auf jeden Fall wieder ein emotionaler Höhepunkt seit langem. Genau. Und es scheint auch wirklich so zu sein, das hat sie eben kurz angerissen, dass das wirklich innerhalb von kürzester Zeit passiert und deswegen viele vielleicht auch noch untätig sind von den Kindern. Oder man halt generell sagen muss, dass zum Beispiel die Windsmokes einfach nicht mehr in dieses Kapitel reingepasst haben. Vermutlich. Deswegen, das war so eine kleine Kritik hier und da, wo dann gesagt wurde, ja, und was man die Windsmokes, stehen die nur doof rum. Wenn wir uns vorstellen, es passiert alles in 10 Sekunden, die wissen ja gar nicht, auf wessen Seite sie sich jetzt schlagen müssen oder wem das Attentat überhaupt gegolten hat. Ich würde da auch halt nur rumstehen und hä, was? Was? Ja, der wollte ihn erschießen, dann wollte er ihn erschießen, dann Einzelne hat. Strohhüte, hä? Was? Ja. Jim, wer ist das denn? Jimbei, hä? Was? Der Stimmt, tritt zurück, hä? kann ja sein, dass sie Jimbe gar nicht kennen, also wahrscheinlich aus der Zeitung oder so, Ja, aber. aber jetzt noch nicht. Der Name sagt Ihnen vielleicht was, aber Sie können das nicht zum Gesicht zuordnen. Ja, gut, Prediction für übernächste Woche ist ehrlich gesagt nicht so besonders schwierig. Also wir wissen auf jeden Fall, was passiert, wenn das Bild beschädigt wird, nämlich lautes Geschrei und Ausbruch von Königshaki. Ich denke, das ist passiert, als das Bild umgekippt ist. Jetzt passiert, ja. Ja, Brooke hat es mit einem Hammer kaputtgeschlagen. Ich frage mich immer noch, wo er den Hammer her hat. Warum denn nicht mit dem Schwert irgendwie kaputt machen? Er hat doch Ja, keine seinen Ahnung. Gehstock, da kann man doch einfach mal zack, zack. Naja, gut. Nee, aber es wird wahrscheinlich, ich predikte jetzt, wir werden, wenn es weiter beim Big Mom Arc bleibt und wir nicht in Richtung Wano Kuni gehen oder so, wir werden das stärkste Königshaki sehen, was wir bisher gesehen haben. Kombiniert mit dem Schrei wird das, denke ich mal, auch wirklich körperliche Verwüstungen anrichten oder vielleicht Teile der Landschaft zerstören. Ich sag, es gibt mindestens eine komplette Seite an erschrockenen Gesichtern auf Big Moms. Irgendwie, das ist halt so ein Close-up von Ja, ganz vielen stimmt. Mitgliedern da ist, wie denen die Kinnlade runterklappt. Genau. Ich glaube außerdem, dass der Büchertyp K.O. gehen wird. Und dadurch in der Bücherei 2, 3 Stockwerke darunter ein bisschen Chaos ausbrechen wird. Ich gehe auch fest davon aus, dass die Windsmokes in Action treten werden. Ich glaube auch, dass wir leider noch ein Sanji und Pudding-Panel bekommen werden. Wie er sie tröstet oder was auch immer, was jetzt der Stand der Dinge ist. Das will ich im Moment nicht sehen. Wir haben jetzt, ich würde fast sagen, 50 Kapitel keine richtige Action mehr gehabt. Ich will jetzt sehen, wie Ruffy in G4 geht und auf Big Mom einprügelt. Wird mal wieder Zeit, dass da wieder Handgemenge kommt. Ja, richtig. Und nicht nur so 2 Seitenpanel, sondern ja. Für mich auf jeden Fall dieses Kapitel 863 das Beste, was wir dieses Jahr gesehen haben, und die letzte Seite das Beste, woran ich mich erinnern kann. Die beste Doppelseite. Absolute Gänsehaut, total geil. Ja, damit haben wir eigentlich gesagt. Bleibt mir Alles zu geschafft? sagen, danke fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Dann in 2 Wochen wieder. Genau. Ob was wir dann nächste Woche machen, das schauen wir dann mal. Da Entscheiden wird wir be spontan. genau, da wird bestimmt irgendwas kommen. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Noch einen schönen Resttag. Jo, tschüss. Tschüss.